WDR 5. Neugier genügt. Das Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist scheiße. Internet ist generell scheiße. Neuland. Ich sag mal, das Internet ist scheiße. Für mich ist Internet scheiße. Scheiße sagt man nicht. Aber ein Scheißesturm bzw. Shitstorm ist ein Phänomen im Internet, um das heute scheinbar niemand mehr herumkommt. Besondere Kennzeichen: Beschimpfungen, zynische Provokationen, häufiger Gebrauch von Großbuchstaben, als würde der Absender laut schreien. Ich glaube tatsächlich, die ersten Shitstorms, die ich bewusst wahrgenommen habe, waren alle im politischen Kontext, nämlich bei klassisch polarisierenden Themen. Lukas Lammler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Piratenpartei im Landtag NRW. Als ehemaliger Berufsfeuerwehrmann rettete Lukas Lammler Leben. Als Politiker bei den Piraten muss er sich mit dem Fäkalfeuer im Netz auseinandersetzen. Als das Internet groß wurde und auch in die Gesellschaft hineingefunden hat, ja, dann hat man vielleicht über eine E-Mail gesprochen, aber eine E-Mail kann man länger ausformulieren. Das Medium Twitter und Facebook und die sozialen Medien, die haben das Ganze nochmal beschleunigt. Zum einen, indem sie halt wirklich die Menschen sofort miteinander verbunden haben und zum anderen, indem sie halt eben die Anzahl der Zeichen, die so eine Nachricht enthalten darf, limitiert haben. So ist es, dass eben eine Aussage von mir, die ich raussende an eine unbestimmte Anzahl von Empfängern, sofort eine Gegenreaktion auslöst, die dann auf mich einprasselt. Die Piratenpartei steht geradezu stellvertretend für Freiheit im Netz. Und da nehmen sich viele Internet-User auch die Freiheit heraus, den Politiker hemmungslos mit Kommentaren zu bewerfen. Also so ein Blogartikel von mir oder ein Tweet, den ich vielleicht vormittags rausgesendet habe, der wird auch teilweise mitten in der Nacht kommentiert. Dieses Karussell dreht sich immer weiter und wenn ich dann morgens aufstehe, dann gehe ich zur Kaffeemaschine, packe mein Handy aus, setze mich aufs Sofa, werd wach und lese mir häufig durch, was ist da eigentlich noch in der Nacht passiert und denke mir, oh mein Gott, zum Glück hast du das nicht mitbekommen, sonst hättest du nicht anders gekonnt, als da irgendwie zu reagieren. Dieses negative Feedback, was dann wirklich auf einen einschlägt, das musste ich erst mal lernen, das zu verarbeiten. Im Auge des Shitstorms. Jeder, der heute in der Öffentlichkeit steht, könnte ein Lied davon singen. Dafür muss man nicht Markus Lanz heißen. Es reicht schon, seine Meinung im Internet kundzutun. Wenn man sich das so vorstellt, wenn man vielleicht am Stammtisch oder innerhalb einer Familienfeier, eines Freundeskreises eine Aussage tätigt, die vielleicht nicht gerade auf Zustimmung stößt, dann bekommt man von 2, 3 Leuten Feedback. Ja, vielleicht mal von 10 oder 20. Auf Twitter oder in den sozialen Medien bekommt man dann von 1000 oder 2000 Leuten dieses Feedback. Manchmal scheint es, als ob man auf den Plattformen des Internets in einer Art Dschungelcamp gelandet ist, einer Welt, in der ganz eigene Regeln gelten, mit Schlamm werfen, Dreck essen und alle schauen zu. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund des hohen Unterhaltungswertes der Nachrichten keine Rücksicht auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte nehmen können. Der polarisierende Komiker und Moderator Jan Böhmermann macht die negativen Kommentare zu seiner Person gleich zum Hauptbestandteil seiner Sendung. Seine Show auf ZDF Neo nennt er ironisch Kommentare-Kommentiershow. Da werden die oft hasserfüllten Internet-Postings der Zuschauer regelmäßig vorgelesen, inklusive Namen und Profilfotos der Kommentatoren. Nichts wird ausgeblendet. Im Gegenteil. Wer ist überhaupt Jan Böhmermann? Muss ich nicht kennen. Du bist der größte Depp, den das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Mach dir mal Gedanken, warum du nur noch auf Sendern kommst, die keine Sau guckt. Ein heftiger Shitstorm ereilte Böhmermann, nachdem er sich über die angebliche Doppelmoral des Band-Aid-Ebola-Weihnachtshits der Toten Hosen lustig gemacht hatte. Im Dezember 2014 Platz 1 der deutschen Charts. Es hagelte Beleidigungen, ob von erbosten Campino-Fans oder Leuten, die mit dem Kauf der Nummer etwas Gutes tun wollten, man weiß es nicht. Du Hobby-Moderator im vollgewichsten Anzug. Immerhin kenne ich jetzt dein Gesicht und weiß, wann ich abschalten muss, damit ja kein Cent in deine Tasche fließt. Du bist für mich nichts als ein Zellhaufen. Merk dir eins, du lebst von meinen Rundfunkgebühren. Ich zahle deine Butter, dein Brot und leider auch den Käse, von dem du viel zu viel in Worte verfasst und vor der Kamera nach außen bringst. Böhmermann reagierte schlagfertig. Er verkleidete sich als Gangster-Rapper und machte aus den geposteten Hasskommentaren einen Song, während die Namen und Beleidigungen der Kommentatoren wie bei einem Karaoke-Text eingeblendet wurden. Wer ist Jan Böhmermann? Auf jeden Fall kein schöner Mann. Wer ist Blödelmann? Böhmermann? Ob sich in 30 Jahren überhaupt noch jemand einfach mal die Klappe halten an diesen Namen erinnern kann? Bist nur ein Hobby-Moderator, hast keine Lobby, bist für niemanden ein Sprachrohr. Diesen Typ im vollgewichsten Anzug, den findet noch nicht einmal der Markus ganz gut. Ist der größte Depp, den das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Böhmermann dreht den Spieß einfach um. Er rappt mit Sonnenbrille als personifizierte Hassnase die Beleidigungen seiner Zuschauer. Und damit gibt er ihnen ein Forum und nimmt ihnen gleichzeitig den Wind aus den Segeln. Doch merkt ihr eins, du lebst von meinen Rundfunkgebühren. Doch merkt ihr eins, du lebst von meinen Rundfunkgebühren. Doch merkt ihr eins, du lebst von meinen Rundfunkgebühren. Ich zahl dein Brot, deine Butter, deine Wurst und leider auch deinen Käse. Nicht allen fällt es so leicht, so souverän mit einem Shitstorm umzugehen und aus der Not eine Tugend zu machen. In Zeiten der Krise haben vor allem Unternehmen große Angst, den Shitstorm an ihrem Profil kleben zu haben, wie andere die Kacke am Schuh. Sie fragen, was kann man tun, wenn's passiert ist? Anleitung für den Shitstorm. Ein moderner Ratgeber mit dem gleichnamigen Titel soll Unternehmen in Zeiten der digitalen Empörung Hilfestellung geben. Autor ist der Kommunikationsberater Lorenz Steinke. Ganz klar, ein Shitstorm kann jedes Unternehmen ereilen. Manche Unternehmen denken, wenn ich in Social Media nicht aktiv bin, dann kann ich auch nicht gesehen werden. Funktioniert nicht. Es gibt genug Beispiele für Unternehmen, die gar nicht in den Social Media aktiv waren, die aber trotzdem von sehr massiven Shitstorms überrollt worden sind. Das hat ihnen überhaupt nichts genutzt. Im Gegenteil, weil sie bis dahin bewusst mit ihren Kritikern nicht gesprochen haben, waren diese Shitstorms sogar noch massiver. Humor und Gelassenheit sind die Königsdisziplinen in den sozialen Medien. Einen 100%igen Schutz vor dem pöbelnden Pöbel gibt es laut Steinke trotzdem nicht. Wie unberechenbar Shitstorms manchmal verlaufen können, zeigt ein Spot der ING DiBa Bank. Der wurde ihr Humor oder vielmehr der Versuch, witzig zu sein, gerade zum Verhängnis. Ein harmloser Werbespot im Fernsehen sollte eigentlich Sympathiepunkte bei den Kunden bringen. Dafür hatte man für viel Geld einen Publikumsliebling verpflichtet. Da geht es darum, dass der Basketballstar Dirk Nowitzki in eine Metzgerei geht. Und das ist so im Spot zu sehen, offensichtlich die Metzgerei seiner Kindheit. Die Metzgersfrau erkennt ihn wieder, gibt ihm eine Scheibe Wurst und erinnert sich an ihren Spruch von früher, damit du groß und stark wirst. Und dann lachen alle. Aber nun ist dieser Spot, wie gesagt, in einer Metzgerei gedreht und es gab aus dem Umfeld von Veganern und Vegetariern viel Kritik an diesem Spot. Auch ein Shitstorm, der sich dann eben auf den Online-Seiten von dieser Bank niederschlug. Das ging dann sehr, sehr hoch her auf diesen Seiten der ING DiBa. In den Kommentaren ging es nicht etwa um ein eventuelles Fehlverhalten der Bank. Stattdessen wurden Fleischesser als Leichenfresser, Vegetarier als Gemüsefaschos tituliert. Auf beiden Seiten fielen Hitler- und Goebbels-Vergleiche. Die Zeitungen befeuerten den Shitstorm noch zusätzlich. Die ING DiBa Bank nahm den Wurstspot, der lange danach noch auf YouTube geteilt wurde, schließlich aus dem Netz. Ein weites Ei von Hibbeln und Gestörten. Losgerissen Astronauten von Checkern und Empörten. Es gibt dieses schöne arabische Sprichwort, ein gesprochenes Wort holt kein schnelles Pferd ein. Und es geht eben mit dem, was wir schreiben, oft auch so, dass wir mal eben flapsig etwas über Kollegen oder über irgendjemand sagen und plötzlich zieht dieses geschriebene Wort Kreise. Das machen wir uns noch zu wenig bewusst. Insofern ist das sehr exemplarisch dafür, denn heute ist ja fast jeder online und so fließt online und reale Welt mehr und mehr zusammen. Diese sehr schnelle Kommunikation verliert hier auch alles Menschliche. Auf beiden Seiten, Sender und Empfänger, gibt es Emotionen, die werden aber nicht mit transportiert. Da gibt es auch keinen Platz, um vielleicht auch zu sagen, dass man vielleicht Verständnis hat für die Position des jeweiligen anderen. Eben diese Art der Kommunikation ohne Emotionen, ohne den ganzen Drumherum, die ist tatsächlich neu in unserer Gesellschaft. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Und das passiert jetzt gerade hier. Manchmal kann das beängstigende Formen annehmen. In Rüsselsheim ereignete sich ein Shitstorm auf die örtliche Polizei. Am Dienstagmorgen hatten Beamte in der Rüsselsheimer Fußgängerzone zwei herrenlose Kampfhunde erschossen, nachdem diese zwei Passanten angegriffen und mit Bissen verletzt hatten. Im Internet auf Facebook gab es Forderungen, die Polizisten zu steinigen, an die Wand zu stellen und zu erschießen und eine Kugel durch ihr Hirn zu jagen. Auch gegen Familien von Beamten, lokale Politiker und Medienvertreter habe es ähnliche Bedrohungen und Beleidigungen gegeben. Der Pöbelimpuls im Netz. Schon in den 90er Jahren begannen Psychologen, sich für dieses Phänomen zu interessieren. Führten das aufbrausende Nutzerverhalten unter anderem darauf zurück, dass Nicken, Lächeln, Augenkontakt oder Betonung fehlten. Signale, die dem Gegenüber normalerweise das Gefühl geben, verstanden worden zu sein und daher beschwichtigend wirken. Mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke wurde die digitale Empörung zum eigenen Forschungsgebiet. Also mein Name ist Katharina Katzer, ich bin Cyberpsychologin, Soziologin und Sozialpsychologin und beschäftige mich eigentlich seit über 14 Jahren mit den Abgründen der Menschen im Internet sozusagen. Also was machen wir im Netz, was wir eigentlich im Normalfall nicht tun würden. Die Anonymität, diese Trennung zwischen meiner Handlung und meinem Körper, weil ich bleibe vor dem Bildschirm sitzen und handeln tue ich im Netz, führt dazu, dass ich zum Teil mich anders verhalte als im wirklichen Leben. Das ist ganz eindeutig so. Das heißt, es führt zum Teil schon zu enthemmtem Verhalten. Ich werde unkontrollierter. Ich achte auch nicht mehr so auf mich selbst. Also ich verliere meine Selbstaufmerksamkeit. Und somit achte ich oft nicht mehr auf Regeln und Normen, die sozusagen gesamtgesellschaftlich eigentlich gültig sind. Und dem Sturm der Pöbeleien taucht man auch leicht in der Gruppe unter und passt sich dem vorherrschenden Stil des virtuellen Stammtischs an. Das ist beim Journalistenkollegen, der sonst recht gesittet für die FAZ schreibt, nicht anders als bei der Freundin aus Grundschultagen, die vorwiegend RTL-Serien gut findet und Katzenfotos postet. Das heißt, Leute, die oft als Trittbrettfahrer eigentlich da drauf springen und bei einem Shitstorm mitmachen, die werden immer die Sprache annehmen. Das heißt, die werden auch fäkallastig sein. Die werden dann eben auch vielleicht sexistischer werden. Eigentlich werden die noch angeheizt sozusagen durch diesen Prozess in der Gruppe gemeinsam zu diskutieren und möglicherweise ein Feindbild zu haben. Hatten die Gallier noch Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, so fürchtet der moderne Mensch, in den digitalen Sturm der Entrüstung zu geraten. Kein Wunder. Der digitale Mob scheint besonders angriffslustig zu sein und kennt oft keine Grenzen. Manchmal überträgt sich die Maßlosigkeit bis in die reale Welt. Eine Bewegung wie Pegida, die sich im Netz gegründet und mit ihren kruden Weltverschwörungstheorien zahlenmäßig vor allem auch im Netz zueinander findet, wirkt da wie der fleischgewordene Shitstorm. Alles ist vorhanden. Das gegenseitige Aufputschen, rassistische Parolen und Hitler-Zitate, der Vorwurf der angeblich gleichgeschalteten Mainstream-Medien. Wir haben noch eine zweite Sache, die wir eigentlich in all den Jahren immer vernachlässigt haben, dass wir im Netz auch lernen. Das heißt, wenn ich jetzt im realen Umfeld aggressiv bin, heißt das nicht, dass ich das im realen Umfeld gelernt habe. Das kann auch sein, dass ich das aus dem Netz habe. Das heißt von Leuten, die ich im Internet kennengelernt habe und mit denen ich mich dort abgebe. 142.441 Fans hat die Facebook-Seite von Pegida, der selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Derzeit gut 52.000 Menschen mehr als zum Beispiel die Volkspartei CDU. Auch wenn Fans bei Facebook nicht alle Fans im Wortsinn sind, sondern auch Kritiker und Beobachter, sind das Zahlen, die einen hellhörig werden lassen. Die Welt schreibt dazu in einem Artikel: Wie diskutiert man mit Leuten, die für ihre Weltanschauung kaum noch professionelle Medien nutzen, deren Thesen Verbreitung finden, weil die klassischen Medien die Kontrolle über den öffentlichen Diskurs verlieren? Möglicherweise ein Vorgeschmack darauf, wie digitale Öffentlichkeit in ein paar Jahren aussehen könnte. Leider jetzt ausgerechnet in Gestalt einer mindestens latent ausländerunfreundlichen Brüllveranstaltung. Hoffnung gibt die massive digitale Gegenbewegung, die sich im Netz zu Pegida formiert. Während die Politiker im Fernsehen vor allem davon reden, die Pegida-Anhänger und ihre Ängste ernst zu nehmen, machen Pegida-Gegner die Bewegung einfach lächerlich. Gegen akute Ansteckungsgefahr von Pegida hilft nie wieder. Nie wieder akut. Empfohlen von führenden Historikern seit 1945. Dem fleischgewordenen Shitstorm der Pegida-Anhänger und seinen Demomärschen setzten die Pegida-Gegner einen Shitstorm der Verspottung entgegen. Als im neuen Jahr die ersten drei Flocken Schnee fielen, gab es im Netz Schneegida-Meldungen. Und die Satirezeitschrift Der Postillon streute bewusst Falschmeldungen von abgesagten Pegida-Demos, die von der ahnungslosen Presse teilweise weiterverbreitet wurden. Auf der Straße sind die Pegida-Gegner den Pegida-Anhängern jedenfalls zahlenmäßig deutlich überlegen. Zuletzt in Düsseldorf ca. 350 Pegida- oder Dügida-Anhänger gegen rund 5000 Gegner. Das Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist scheiße. Internet ist generell scheiße. Neuland. Ich sag mal, das Internet ist scheiße. Für mich ist Internet scheiße. Die Autorin Sibylle Berg, sowohl in den konventionellen Medien als auch auf Facebook und Twitter unterwegs, fragt, wie die millionenfache Öffentlichkeit, die heute jeder durch das Netz hat, sich wohl längerfristig auf das Verhalten von Menschen auswirken wird. Denken Künstler die Rezeption des Wütenden bereits mit? Hat jeder Angst vor der Überwachung, der Anzeige, den Kommentaren? Und wie wird unsere Welt aussehen, wenn alles, was einer tut, durch seine Angst vor einer negativen Bewertung und Hassattacken geschieht? Misstraut man der neuen Liebe, denn sie könnte alle Briefe veröffentlichen? Mäßigen wir uns, kontrollieren und bremsen uns? Und ist das vielleicht gut für die Welt? Sicher nicht. Ohne Empörung hätte es den arabischen Frühling oder die Occupy-Bewegung nie gegeben. Aber maßlose Hetzerei und ungebremster Hass, ob digital oder von Angesicht zu Angesicht, kann es auch nicht sein. Wohin mit dem Hass? Wohin mit dem Hass? Wohin mit dem Hass? Wohin mit dem Hass? Wohin mit dem Hass, wenn er wächst wie Krebs? Wächst und lässt sich dem Hass, all dem Hohn und Spott, dem Neid, mit dem ihr mich betrachtet. Alles, was ihr wisst, ich bin nicht wie ihr, und so wird es immer sein. Also gebt mir euren Hass und seht mir zu, wie ich ihn für euch verwandle. Wenn ich fertig bin, euch in Ruhe, alleine mit eurem Hass. Wohin mit dem Hass? Wohin mit dem Hass? Wohin mit dem Hass? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.